Dear Father in heaven, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der auch Trost zu schenken vermag. We thank you that you are a God of all comfort. Und wir bitten dich jetzt für die Familie Prokop, dass du diesen Trost reichlich schenken mögest. We pray for the Prokop family that you would really freely give this comfort to them. Vater, wir bitten dich für alle Besucher dieses Begräbnisses heute, die dein Evangelium gehört haben. We pray for all those who were at the funeral today who heard the gospel. Dass du weiter in ihrem Herzen arbeiten mögest mit deinem Geist, mit deiner Liebe. That you would continue to work in their lives with your love, with your spirit. Und wir beten, dass du unseren Pastor füllst. Pray that you would fill our pastor. Mit Kraft. With strength. Mit Weisheit und Einsicht. With wisdom, with insight. Und mit Freude trotz dieser traurigen Situation. And with joy in spite of this sad situation. Im Namen Jesu bitten wir dich das. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Es gibt Bibeln. There are Bibles. Und das sind Bibeln, das sind, da steht mehr drinnen als in einer normalen Bibel. And there are more parts than in a normal Bible. Mehrere Teile, und diese Teile nennt man Apokryphen. And these parts are called the Apocrypha. Und die gehören also nicht zum Kanon der Bibel. And they do not belong to the canon of Scripture. Sie sind also nicht vom Heiligen Geist inspiriert. They are not inspired by the Holy Spirit. Der Martin Luther hat darüber gesagt, Martin Luther said, dass sie also nicht zur Heiligen Schrift gehören, aber trotzdem gut zu lesen seien. That they don't belong to the Holy Scripture and yet they are good to read. Und als ich noch ein sehr junger Gläubiger war, and when I was a young Christian, da las ich einmal eine Geschichte in der Bibel. I read a story in the Bible. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, wie ich diese Geschichte gelesen habe. And I couldn't believe my eyes when I read the story. Ich habe mir gedacht, das kann nicht in der Bibel drinnen stehen. And I thought, this can't be in the Bible. Und ich habe mir diese Bibel eben von vorne angeschaut und habe geschaut, ob da irgendwo das Zusatz steht mit den Apokryphen. And I looked at the Bible and wondered if on the cover it also said with the Apocrypha. Aber es war eine normale Bibel. But it was a normal Bible. Ich habe dann noch in einer anderen Bibel nachgesehen, ob dieses Kapitel drinnen steht. And then I looked in another Bible to see if the same chapter was there. Und es war drinnen. And it was there. Dieses Kapitel werden wir jetzt kurz lesen. And so we're going to read this chapter. Und ich sage aber vorher, please fasten your seatbelts. Schnallt euch an. Bitte anschnallen. Okay, und zwar ist dieses Kapitel im Buch Richter Nummer 19. This is in Judges chapter 19. In jenen Tagen hatte Israel noch keinen König. In those days Israel had no king. In einem abgelegenen Landstrich des Berglands von Ephraim lebte ein Mann aus dem Stamm Levi als Fremder. There was a man from the tribe of Levi living in a remote area of the hill country of Ephraim. Für alle, die es eventuell nicht wissen, das Volk Israel bestand damals aus 12 Stämmen. The people of Israel consisted of 12 tribes. Und dieser Stamm Levi war einer dieser Stämme. And the tribe of Levi was one of these tribes. Und eines Tages machte er eine junge Frau aus Bethlehem in Juda zu seiner Nebenfrau. One day he brought home a woman from Bethlehem in Judah to be his concubine. Doch die Frau war ihm untreu und kehrte ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda zurück. But she was unfaithful to him and returned to her father's home in Bethlehem. Als sie etwa 4 Monate dort war, machte sich ihr Mann mit einem Knecht und 2 Eseln auf den Weg nach Bethlehem, um sie zur Rückkehr zu überreden. After 4 months, her husband took a servant and an extra donkey to Bethlehem to persuade her to come back. Als er beim Haus ihres Vaters ankam, bat sie ihn herein und auch ihr Vater hieß ihn herzlich willkommen. When he arrived at her father's house, she took him inside and her father welcomed him. Sein Schwiegervater drängte ihn doch eine Weile zu bleiben und so blieb er 3 Tage und aß, trank und schlief bei ihnen. Her father urged him to stay a while, so he stayed 3 days, eating, drinking and sleeping there. Am 4. Tag stand der Mann früh auf. On the 4th day the man was up early. Er wollte aufbrechen, doch der Vater der Frau sagte, iss doch noch ein Stück Brot, bevor du dich auf den Weg machst. He was ready to leave, but the woman's father said, have something to eat before you go. Die beiden setzten sich und aßen und tranken zusammen. So the two of them sat down together and had something to eat and drink. Danach meinte der Vater der Frau, tu mir den Gefallen und bleib noch diese Nacht und lass es dir gut gehen. The woman's father said, please stay the night and enjoy yourself. Der Mann erhob sich und wollte sich verabschieden, aber sein Schwiegervater drängte ihn sehr zu bleiben. The man got up to leave, but his father-in-law kept urging him to stay. Schließlich gab er nach und übernachtete noch einmal bei ihm. So finally he gave in and stayed the night. Am Morgen des fünften Tages stand er wieder früh auf, weil er sich auf den Weg machen wollte, und wieder sagte der Vater der Frau, stärke dich doch und bleibe noch bis zum Nachmittag. On the morning of the fifth day he was up early again, ready to leave, and again the woman's father said, have something to eat, then you can leave sometime this afternoon. Da aßen die beiden noch einmal zusammen. So they had another day of feasting. Als sich der Mann mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht zum Aufbruch rüstete, sagte sein Schwiegervater, schau, es ist schon spät, ihr solltet lieber hier übernachten, es wird bald Abend. Bleib noch eine Nacht hier und lass es dir gut gehen. Morgen könnt ihr euch dann früh auf den Weg nach Hause machen. That afternoon, as he and his concubine and servant were preparing to leave, his father-in-law said, look, it's getting late. Stay the night and enjoy yourself. Tomorrow you can get up early and be on your way. Doch diesmal war der Mann entschlossen abzureisen. But this time the man was determined to leave. Und der Mann ist auch abgereist. And the man really did leave. Hat es an diesem Abend nicht geschafft, nach Hause zu kommen. But he didn't make it home this evening. Und er musste unterwegs übernachten. So he had to stay overnight somewhere else. Und zwar fand er Obdach bei einem alten Mann. So he found a place to stay with an old man. Und die Stadt, also in der das geschah, war in einem Stammesgebiet der Benjamiter. So this town was in the region of the tribe of Benjamin. Genau, also des Stammes Benjamin. Und in dieser Nacht geschah dann etwas Schreckliches. And in this evening something terrible happened. Irgendwann in der Nacht klopften einige Männer an die Tür. During the night, men knocked on the door. Und sagten zu dem alten Mann, gib uns diesen Mann heraus, weil wir wollen unsere Triebe an ihm befriedigen. Let us have this man, because we want to fulfill our lusts with him. Und der alte Mann sagte, nein, das geht nicht, er ist mein Gast, das ist unmöglich. The old man said, no, that's impossible, he's my guest. Aber ihr könnt an seiner Stelle also meine Tochter haben, die noch Jungfrau ist, und die Nebenfrau des Mannes. But in their place you can take my daughter, who is a virgin, and also his concubine. Aber die Männer waren damit nicht einverstanden. But the men were not content with that. Dann ist aber der Mann, also von dem da die ganze Zeit die Rede ist, hinausgegangen. So then the man went out, hat ihnen seine Nebenfrau gegeben. Gave them his concubine. Und diese Männer haben dann bis ins Morgengrauen die schrecklichsten Sachen mit ihr gemacht. And these men did terrible things to her till the morning. Am Morgen stand diese Frau dann auf, hat es noch geschafft bis zur Hausschwelle. The woman got up the next morning and made it to the doorstep. Und dort ist sie zusammengebrochen. And there she collapsed. Dann wollte der Mann sich in der Früh auf die Reise machen. The man wanted to go away that morning. Er sagt zu ihr, komm. And he said to her, come, let's go. Und bemerkte aber, dass sie tot ist. And saw that she was dead. Dann hat er sie auf seinen Esel geladen. And then he put her on his donkey. Hat sie nach Hause gebracht. Brought her home. Und zu Hause hat er sie dann in 12 Teile zerschnitten. And at home he put her in 12 pieces. Und schickte jedem Stamm Israel eines davon. And sent each tribe of Israel one piece. Und jeder, der es sah, sagte, ein so abscheuliches Verbrechen ist nicht mehr vorgekommen, seit Israel aus Ägypten auszog. Everyone who saw it said, such a horrible crime has not been committed since Israel left Egypt. Und dann steht, denkt darüber nach, beratet euch und sprecht darüber. Shouldn't we speak up and do something about this? Okay, das war mal die Vorgeschichte, die Einleitung. Ab jetzt wird es etwas besser. That was the introduction. Now we go on to something better. Ich war die die letzten zwei Wochen auf Urlaub. The last 2 weeks I was on vacation. Und für diesen Urlaub habe ich mir eines vorgenommen. And for this vacation I decided to do one thing. Ich wollte nicht nur ins Meer eintauchen. I didn't only want to dive into the water. Sondern ich wollte auch in die Schrift eintauchen. I wanted to dive into the Word. Und ich habe mir einige Sachen vorgenommen zu studieren. And I wanted to study certain things. Also den Epheserbrief. Ephesians. Dann Teile aus dem 1. Korintherbrief. Parts of 1 Corinthians. Und das habe ich auch gemacht. And I also did this. Aber dann eines Morgens. But then one morning. Habe ich dann Folgendes gemacht. Ihr kennt das vielleicht. I did this. Maybe you know. Du schlagst die Bibel auf und sagst: Lieber Gott, bitte zeig mir etwas. You just turn, you open your Bible and you say, God, please show me something. Habe ich gemacht. I did that. Und dreimal dürft ihr raten, auf was für eine Stelle ich gekommen bin. And you can guess where I turned to. Richter 19. Judges 19. Ich habe mir dann ein Herz gefasst, habe sie noch einmal durchgelesen. I read it again. Und habe aber irgendwo wirklich absolut nichts aus dieser Geschichte herausbekommen. Ja. But I really didn't get anything out of this story. Eben aus einer Gänsehaut wieder. Other than goosebumps. Okay. Und dann hatte ich mir noch eine zweite Sache vorgenommen für den Urlaub. And then I decided to do a second thing for my vacation. Ich habe dafür beten lassen, bevor ich weggefahren bin. Der Gerd hat für mich gebetet. I asked Gerd to pray for me. Ich wollte es doch endlich schaffen, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören. I really wanted to quit smoking. Okay. Das ist mir 2 Tage gelungen. It lasted 2 days. Und dann habe ich zu Dana gesagt, zu meiner Frau. Then I said to Dana, my wife. Weißt du was, dieses ganze Aufhören, das... To quit totally. Wir machen das jetzt so. We'll do it like this. Ich kaufe mir eine Packung Zigaretten. I'll buy a pack of cigarettes. Die gebe ich dir. I'll give them to you. Und du gibst mir jeden Tag 3. And each day you give me 3. Das heißt, immer wenn ich im Kaffeehaus sitze und einen Kaffee trinke, that means every day if I go to the coffee house, I drink my coffee. Dann kann ich seine Genusszigarette rauchen. I can enjoy my cigarette. Okay, das hat den ersten Tag geklappt. First day it worked. 3 Zigaretten. 3 cigarettes. Und am zweiten Tag habe schon wieder ich das Backel gehabt. On the second day I got the pack back. Und es war wieder schlimmer. It was worse. Dann, ich wollte aber, ich hatte noch immer diesen Gedanken, ich möchte aufhören. Ja. But I had this thought, I really want to quit. Und von meiner Terrasse, von unserer Terrasse, hat man so eine Halbinsel gesehen. From my terrace, you could see a peninsula. So circa 1-2 Kilometer entfernt. About 1-2 kilometers away. Und eines Abends dachte ich mir, ich gehe jetzt dort morgen hin. One evening I thought, I will walk there. Leg diese Packung Zigaretten hin. I will take this pack of cigarettes, bring it there. Und bitte Gott, dass er mir helfen soll. And ask God for help. Nächsten Tag bin ich aufgestanden, zeitig in der Früh, bin dort hingegangen. Next morning I woke up early and I walked there. Und wie ich dort so stehe, and I stood there. Fällt mir auch dieser Vers ein. Also wenn du zu diesem Berg sprichst, and hebe dich ins Meer, dann wird er sich ins Meer heben. And then I thought of the verse, if you say to this mountain, remove yourself and cast yourself into the sea, I will do it. Dann habe ich diese Packung genommen. I took this pack. Und habe gesagt, Zigaretten, be removed into the sea. Cigarettes, be removed into the sea. Und kommt nie mehr wieder. And don't come back again. Okay, 3 Stunden später, circa, 3 hours later, habe ich mir keine Zigaretten mehr gekauft, I didn't buy any more. Sondern eine Packung Tabak. But a package of tobacco. Und haben also wieder eine angeraucht. And then I smoked again. Und dann 1-2 Stunden später bin ich alleine zum Meer gegangen. And 1 or 2 hours later I went to the beach alone. Und lieg dort, and I was laying there. Habe ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Had a terribly bad conscience. Und bete über das, ja, dass man Gott irgendwie zeigen soll, wie diese Sucht doch endlich aus meinem Leben verschwindet. And I prayed and I asked God, please take away this addiction. Und plötzlich, and suddenly, boom, schenkt mir Gott eine Offenbarung darüber, was dieses Kapitel 19 aus dem Richterbuch bedeuten könnte. And all of a sudden, God gave me revelation what this chapter chapter means in Judges 19. Also das ist jetzt das, was der liebe Gott mir gegeben hat. And this is what God gave me. Und zwar ist es folgendes. Dieser Mann This man, hat einen unheimlich schrecklichen Verlust erlitten. He experienced a terrible loss. Weil er eine Sache, von der er eigentlich überzeugt war, because he was convinced of something, hinausgeschoben hat. But he procrastinated. Er war eigentlich davon überzeugt, dass er am vierten Tag in der Früh aufbrechen soll und nach Hause gehen soll. He was really convinced that he should get up the fourth morning and leave and go home. Selah. Selah. Steht manchmal in dem Psalmen. Überdenke das. Read that in the Psalms. It means think about that. Einen Verlust erleiden. To experience a loss. Weil man eine Sache, von der man weiß, dass man sie tun sollte, hinausschiebt. Because you procrastinate in doing something you know you should do. Und das Schlimme an dieser Geschichte, die geht dann noch weiter. And the terrible thing about this story, it keeps going. Bin ich gestern drauf gekommen. Yesterday I realized. Es kostete nicht nur dieser Frau das Leben. It didn't only cost this woman's life. Sondern die vom Stamm Israel sind dann zum Stamm Benjamin gegangen. The tribes of Israel went to Benjamin. Und haben gesagt, gebt uns diese Verbrecher heraus. And required this man, this criminal. Und die Benjamiten haben gesagt, das machen wir nicht. And Benjamin said no. Und dann kam es zum Krieg. And then there was a war. Und ich habe jetzt den Zettel leider nicht mit, aber es sind von den Israeliten ca. 50.000 Mann gefallen. From the Israelites, 50.000 men died. Und der Stamm Juda wurde bis auf 600 Männer ausgerottet. And the tribe of Judah was exterminated except for 600. Also da sind dann an die 50.000 in den Schlachten gefallen, die sie gekämpft haben. 50.000 went into battle. Dann sind 600 von den Benjamitern irgendwo hingeflohen. And then 600 from the Benjaminites went away. Und die Israeliten haben dann praktisch an ihren Städten den Bann vollzogen. Das heißt also alles vernichtet, was dort geatmet hat. And so then the Israelites just exploited everything that was left. Und das ist jetzt, wie gesagt, das habe ich aus dieser Geschichte herausbekommen. And this is what I got out of the story. Dass ich denke mir, wenn dieser Mann am vierten Tag aufgebrochen wäre, if this man did what he was supposed to and left on the fourth day, dann wäre das seiner Frau wahrscheinlich nicht passiert. Then that wouldn't have happened to his wife, probably. Selah. Selah. Einige Tage später dann, nachdem ich das irgendwie verstanden habe, a few days later, after I understood this, hat eben der Pastor Rob erfahren, dass sein Neffe gestorben ist und er hat mich gebeten, ob ich heute predigen tue. Then Rob realized, found out that his nephew had died and so he asked me to preach Sunday. Und ich habe gesagt, na sicher, klar, gerne. I said, sure. Und er fragt mich, weißt du schon, über was du predigst? And he asked me, do you know what you're going to preach on? Und ich sage, ja, ich weiß, über was ich predigen möchte. And he said, yes, I know what I want to preach on. Ephesians 3:17. Seid in der Liebe fest verwurzelt und gegründet. Be established and grounded in the love of Christ. Und Pastor Rob hat gesagt, good theme, go for it. Gutes Thema, go for it. Jetzt habe ich also zum Studieren begonnen. So I started to study. Und ich hatte all diese wunderbaren Verse, die wirklich in meinem Herzen brannten. And I had all these wonderful verses that were really burning in my heart. Zum Beispiel 1. Johannes 4:16, Gott ist Liebe. 1. John 4:16, God is love. 4:18, die Liebe kennt keine Furcht. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. 4:18, there is no fear in love. He who fears has not been perfected in love. Und dann wirklich noch einige mind-blowing verses aus dem Epheserbrief. Really amazing verses from Ephesians. Lest euch Epheser 3 durch. Das ist so gigantisch. Ja? Read Ephesians 3. It's incredible. Und wir haben auch, also ich habe mit dem Pastor gesprochen, was man da predigen könnte. And so we talked about what I could preach. Aber irgendwie But somehow, Und ich spüre das immer in der Früh, gleich nach dem Aufstehen. And I always sense it in the morning when I wake up. Entschuldige, nach dem Aufwachen, ich stehe ja nicht gleich auf. After I wake up, I don't get up right away. Im Urlaub. Especially on vacation. Irgendwie habe ich gespürt, ich habe all diese super Verse. And I thought, I have all these great verses. Aber keine Botschaft dazu. But no message. Und dann eines Tages wache ich also wirklich schon auf mit Bauchweh, weil ich keine Botschaft habe. And one morning I woke up and I had a stomach ache because I had no message. Und ich sage zum lieben Gott, bitte, was soll das? Ich möchte darüber predigen, dass wir in deiner Liebe fest verwurzelt und gegründet sein sollen, aber es ist keine Botschaft da. And I said to God, what's going on? You know, I want to preach about how we should be grounded and rooted in the love of God, but I don't get a message from you. Und auf einmal höre ich Richter 19. And all of a sudden I hear Judges 19. Ich soll über Richter 19 predigen. I should preach on Judges 19. Jetzt habe ich gesagt, lieber Gott. And I said, dear God. In unserer Gemeinde. In our church. Bin ich einer der wenigen, der noch so dumm ist und Zigaretten raucht. I'm one of the few that still smokes cigarettes. Warum soll ich über das predigen? Why should I preach about this? Und dann habe ich gehört. And then I heard. Word of God. Das Wort Gottes. Das ist komisch, also ich bete da sehr oft in Englisch und it's funny, I pray in English and I get things in English. Spricht Gott da manchmal Englisch mit mir? God speaks to me in English. Ich habe einfach Word of God gehört. And I heard Word of God. Und dann habe ich eben kombiniert, okay. And then I combined it. Meinst du, dass ich darüber reden soll? Do you mean that I should speak on? Dass viele, die meisten oder alle von uns wissen, that many of us know, dass es gut wäre, mehr vom Wort Gottes einzunehmen. That it's good to take in more of God's word. Und wir verschieben es aber dauernd. But we procrastinate. Wir verschieben es auf morgen. We say we'll do it tomorrow. Und dann morgen ist es übermorgen. And then tomorrow becomes the day after tomorrow. Und irgendwann ist die Woche vorbei. And then the week is over. Und die Bibel hat eine Staubschicht bekommen. And the Bible has gotten a layer of dust. Das geht so schnell, das passiert mir auch manchmal. It happens so quickly, it happens to me sometimes. Und Gott hat mir das irgendwie bestätigt, ja. And God confirmed it to me. Und ich sage zu ihm, ja, jetzt habe ich all diese super Verse, die über deine Liebe etc., dann bitte gib mir einen Vers über dein Wort. So I said to God, I have all these verses about your love, but now give me a verse about your word. Ich habe keinen. I don't have one. Und dann hat mir gesagt, relax. And then he said to me, relax. Und ich habe gesagt, okay. Okay. Habe mich umgedreht und bin wirklich in Frieden eingeschlafen. And I turned over and fell asleep. Und dann an diesem, ich glaube es war Nachmittag, and then in the afternoon, bin ich dann, obwohl ich gar nicht wollte, irgendwie in den ersten Thessalonicher hinein. And then I started to read in 1 Thessalonians. Und im zweiten Kapitel, Vers 13, second chapter, verse 13, habe ich dann den Vers gefunden. I found this verse. Lesen wir den kurz. Okay. 1. Thessalonicher, zweites Kapitel, Vers 13. 1 Thessalonians 2:13. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Also mir geht es jetzt um den zweiten Teil des Verses, und zwar als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. I want to look at the second part, the word of God, which effectively works in you who believe. Und dieses Wort wirken, dieses Wort, das in euch wirkt, this word works in you, works. Ist im griechischen Original heißt das energeo. In the original Greek it is the word energeo. Energeo. Ich bin mir sicher, dass wir unser deutsches Wort Energie davon ableiten. And I'm sure that we get the word in English or German, energy. Und ja, daraus kann man einfach schließen, dass das Wort Gottes die Kraft hat, in uns zu wirken. The word of God has the power to work in us. Dass es die Kraft hat, uns, ich würde mal sagen, zu energetisieren. It has the power to energize us. Und uns letztlich zu verändern. And to change us. Und im Römerbrief Kapitel 7, 5 kommt dieses Wort noch einmal vor. And in Romans 7, 5, this word comes again. Allerdings geht es da um eine eher negativere Wirkung, negative Wirkung. And here it talks about a negative working. Da steht, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. For when we were in the flesh, the passions of sin worked in our members through the law for the bearing of the fruit unto death. Also in diesem einen Vers wirkt das Wort Gottes. In one verse the word of God is working. In uns. In us. In diesem anderen Vers ist es die Leidenschaft der Sünde, die in uns wirkt. But in the other verse the passions of sin are working in us. Und ich finde es sehr interessant. And I find it very interesting. Dass die Sünde. That sin. Die Kraft hat, uns mehr oder weniger zu energetisieren. Sin has the power to energize us. Und wir sind alle Sünder. We are all sinners. Und wir wissen, dass Sünde ja Spaß macht. We know that sin can give pleasure. Dass sie uns Energie gibt. That it can give us energy. Das Problem dabei ist. The problem with that is. Und ich werde jetzt einfach mal als Beispiel nehmen. Jemanden, der eine halbe Flasche Whisky trinkt. As an example, somebody who drinks a half a bottle of whiskey. Dem geht's an diesem Abend sicher gut. On this evening, he's having fun. Keine Frage, ja. No question. Das Problem ist, the problem is, dass er am nächsten Tag, that the next morning, wie wir in Österreich so schön sagen, einen Kater hat. He has a hangover. Ja. Und mit ziemlicher Sicherheit auch noch ein schlechtes Gewissen dazu. And probably, also a bad conscience. Und unterm Strich dann einen Energieverlust. And then he also experiences a loss of energy. Ich meine, wer schon mal so einen Rausch gehabt hat, weiß, wie man am nächsten Tag. Everybody who's experienced this knows what it's like the next day. Okay. Das Schöne am Wort Gottes ist es, wenn einem das Wort Gottes energetisiert, but if the word of God is what energizes you, dann bringt es dir Freude, Friede, Liebe. Then you get love and joy and peace. Und am nächsten Tag hat man sogar noch keinen Energieverlust, sondern die Kraft, den Nächsten zu lieben. And the next day you don't have a loss of energy, but you have the power to love your neighbor. Das ist so super, finde ich. I think that's great. Hallelujah. Das ist Halleluja auf Österreichisch. That's Hallelujah in Austrian. Kurz zur Sünde noch, ja? Kurz to sin. Wir sind alle Sünder. We're all sinners. Okay. Wir werden, wie soll ich sagen, wir sind auf unserem Weg, werden wir einige Sünden ad acta legen. We will sin on our way. Es werden neue dazukommen. There will be new sins. Es gibt zum Beispiel diesen Vers, wenn du weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht, dann ist das Sünde. There's a verse that says, if you know what is good to do and you don't do it, that's sin. Also mit einem Wort, die Vollräusche werden zwar weniger werden. To get drunk. I mean, that's funny. To okay? get drunk. I didn't get it, sorry. I won't get that often drunk. Also die werden zwar weniger werden, aber wir werden immer Sünder sein. Ja? Oh, being drunk, well, maybe will happen less, but we'll still sin. Ja. Das Schöne am lieben Gott ist Folgendes. The great thing about God is, also ich bin davon überzeugt, I'm convinced, dass wir uns zwar mit der Kraft unseres menschlichen Willens ändern können, that we can change by our will, human will, ja, aber dass wenn das Wort Gottes uns ändert, but if the word of God changes us, dass das dann die wirkliche Kraft hat, uns ins, wie sagt, to change us into the image of Christ. Ja, uns ins Ebenbild Christi zu verändern. Then this has the real power to change us into the image of Christ. Wisst ihr irgendwie, was ich meine? Und do you know what I mean? Mit einem Wort, wenn wir sündigen, if we sin, dann okay, wir sollen es bekennen. We should confess it. Aber danach bitte. But afterwards, please. Verdammt euch nicht. Don't condemn yourself. Sondern im Gegenteil. On the contrary. Gott ist Liebe. God is love. Und er hat Jesus am Kreuz für uns verdammt, so damit wir uns nicht mehr verdammen müssen. And he condemned Halleluja. Jesus on the cross, so that we would not have to be condemned. Diese Veränderung ins Ebenbild Christi. This change, transformation into the image of Christ. Die geschieht nicht, indem man sich verdammt, sondern indem man die Liebe Gottes immer aufs Neue sich der Liebe bewusst wird. It doesn't happen when we are always guilty and condemning ourselves. It happens when we receive the love of Christ. Gott liebt uns. God loves us. Und ich habe heute schon in der Früh gesagt, selbst wenn wir sündigen, liebt er uns, ja. Even when we sin, he loves us. Aber dann habe ich mit dem Pastor Rob gesprochen und habe gesagt, du liebst uns wirklich immer? I asked Pastor Rob, does he really love us always? Und er überlegt so, naja, was ist, wenn jemand seine Frau schlägt? What happens if somebody beats his wife? Habe ich gesagt, boah, an diese Sünde habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Well, I didn't even think of this sin. Also, und ich denke, er liebt diesen Menschen trotzdem. And I think that he loves this man. Aber wenn jemand von euch dieses Problem haben sollte, dass er seine Frau schlägt, dann bitte nehmt Seelsorge in Anspruch. Ja? But if somebody does have this problem, then please get counseling. Noch ein schönes Bild, die Sünde betreffend, findet man im Jesaja 29. Das wollte ich unbedingt auch noch mitgeben. I want to give you Isaiah 29. Das ist jetzt zwar nicht die, ich glaube, das ist jetzt nicht die ursprüngliche Bedeutung dieses Verses. I don't think this is the original interpretation of the verse. Aber ich denke, dieser Vers hilft uns, die Sünde zu entlarven. But I think this verse helps us to expose sin. Und zwar Jesaja 29:8. Isaiah 29:8. Und ich tue das jetzt ein bisschen paraphrasieren. I'm going to paraphrase it. Die Sünde ist so, also das steht jetzt nicht da, aber das, was dann kommt, steht da. Ja. Die Sünde ist so, sin is like this. Wie wenn ein Hungriger vom Essen träumt und doch hungrig aufwacht. Sin is like a hungry person who dreams of eating, but is still hungry. Und wie ein Durstiger, der träumt zu trinken und schwach vor Durst erwacht. A thirsty person dreams of drinking, but is still faint from thirst when morning comes. Wie gesagt, Sünde gibt einem irgendwo Energie. Sin gives us some kind of energy. Aber wenn sie getan ist und man erwacht wieder, ist man leerer als zuvor. But when you do it and you wake up the next day, you are more empty than before. Okay. Wie gesagt, im 1. Thessaloniker heißt es, dass das Wort in uns wirkt. In 1 Thessalonians it says that the word works in us. Und jetzt möchte ich einfach noch die Frage stellen, warum energetisiert es uns dann aber oft trotzdem nicht? Why doesn't the word energize us sometimes? Manchmal lange Zeit nicht. Sometimes for a long time. Also ich habe wirklich Durststrecken hinter mir. I had really long periods. Und ich denke mal, einer der Gründe ist folgender. And I think one of the reasons is, wenn man das Wort Gottes aus Pflicht, aus einer Pflicht heraus liest, when you try to read the word out of duty, und nicht, weil man eine Erwartungshaltung an dieses Wort hat. And not because you have an expectation. Wenn unser Pastor zum Beispiel davon spricht, dass er jetzt jeden Tag eine stille Zeit mit Gott hat. When our pastor talks about how he has a quiet time each day with God, dann kann jemand, der das nicht hat, then someone who doesn't have this, irgendwie so auffassen, ich muss das jetzt auch machen. Then they can take it as, oh, I have to do that. Und ich bin sicher, wenn man mit dieser Einstellung an das herangeht, and I'm sure that if you approach it with this attitude, dann wird man aus diesem Wort nichts rausbringen. Then you won't get anything from the Lord. Aus dieser Zeit. At this time, during this time. Und so meint es unser Pastor auch nicht. And this is not the way he means it. Er hat für sich gefunden, dass es gut ist, das zu tun, und er tut es. He found that it's good to do, and he does it. Aber wenn du einen anderen Zugang dorthin hast, ja, but if you get there a different way, und dann in deinem Gewissen weißt, and you know in your conscience, dass du genug gegessen hast an diesem Tag vom Wort Gottes, dann ist es genauso okay. And you know you've gotten enough to eat from the word, then it's fine. Also praktisch bitte nicht jetzt aus einem Pflichtgefühl heraus das, also die Bibel lesen, so please don't approach the word with a duty attitude, sondern probieren wir es in freudiger Erwartung. But approach it with a joyful expectation. Und ich, also mein Wunsch, mein Gebet war es, dass dieser Vers neue Erwartungen an das Wort Gottes in uns wecken möge. And I really pray that this verse will give us new desire for the word. Dass dieses eine Wort energeo, that this one word energeo, dass das in unsere Herzen reinsinken möge. That this would sink into our hearts. Das Wort Gottes wirkt. The word of God works. Und darum wird es morgen super sein, wenn ich morgen die Bibel lese. And that's why when I read the Bible in the morning tomorrow, it will be great. Im Psalm 119 steht, in Psalm 119 it says, Herr, zeige mir Wunderbares in deinem Wort. Lord, show me wonderful things in your word. Wunderbares, Wunder, Wunderbares. Wonder, wonder-working things. Und die Sachen stehen drinnen. And these things are in the Bible. Das Problem ist, dass wir manchmal einfach nur mit dem Verstand lesen. The problem is that we often just read with our minds. Dass wir einfach schnell lesen und Sachen überlesen. We read things and we just read over them. Ich muss euch ein Beispiel aus dem nicht spirituellen Leben kurz. I have to give you an example from aus dem nicht spirituellen Leben. Out of the secular life world. Wir hatten letzte Woche ein Begräbnis am Samstag. Last week there was a funeral. Und der Pastor Rob hat dieses Begräbnis also abgehalten, und ich habe übersetzt. And Pastor Rob did the funeral and I translated. Ich habe die Beate gebeten, also sobald sie weiß, wo dieses Begräbnis stattfindet, dann soll sie mir die Infos zuschicken. Und sie hat das auch gemacht. So I asked Beate to send me information where this will take place. Okay, zur Einleitung noch, falls ihr nicht kennt, in Wien gibt es den Zentralfriedhof. If you don't know, in Vienna there is the main cemetery. Und da gibt es drei Tore. And there are three gates. Also das erste, das zweite und das dritte. The first, the second and the third. Und diese Begräbniszeremonien werden immer beim zweiten Tor abgehalten. And this ceremony always takes place at the second gate. Und die Beata schreibt mir, und ich habe das zweimal gelesen, und ich lese euch jetzt vor, was ich gelesen habe, okay? And I read this twice and I will read to you what I read. Also sie schrieb Funeral Info, Begräbnisinformation, Freitag, September, den 12. um 14 Uhr, Wiener Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße, Halle 1, Klammer, zweites Tor, Access from Gate 3, Zugang von Tor 3. So this funeral will take place, Simmeringer Hauptstraße, at Gate 2 in Hall 1. Access to the hall is at Gate 3. Und ich habe den ganzen Donnerstag überlegt, warum komme ich zum zweiten Tor nur übers dritte Tor? The whole Thursday I wondered, why do I have access to the second gate through the third gate? Und ich schwöre, zweimal gelesen, dieses SMS. And I read this SMS twice. Und dann am Tag, wo das Begräbnis war, habe ich es noch einmal gelesen. And then I read it again. Und da steht dann, also jetzt nicht, also Zentralfriedhof, Halle 1, zweites Tor, Beistrich, und dann steht, there will be a meeting afterwards at Gasthaus Brigitte, across from Gate 3. So, es gibt dann ein Treffen nachher beim Café Brigitte gegenüber von Tor 3. Wenn wir so die Bibel lesen, dann sind wir arm dran. If we read the Bible like this, we'll be lost. Und wir lesen sie manchmal so. And sometimes we read it like that. Ein anderer Grund, warum das Wort uns nicht in uns wirkt. And another reason why the word doesn't work effectively in us. Und da muss ich mich selbst auch beim Ohr nehmen. And I also have to grab myself. Ich habe schon so oft zu Gott gesagt. I said to God so often. Vater. Father. Wenn du einmal zu mir hörbar sprechen würdest. If you would just speak to me audibly. Wenn ich einmal ein Zeichen sehen könnte. If I could only see a sign. Ein Engel. An angel. Ein Wunder. A miracle. Ich wäre so verändert. I would be so changed. Ich wäre so brennend. I would be burning for you. Aber es gibt Zeichen und Wunder. There are signs and wonders. Gott spricht auch in Visionen. God speaks also in visions. Aber die meiste Zeit spricht er mit dieser stillen, sanften Stimme. But most of the time he speaks in a still, small voice. Und ich denke mal, vielleicht ist manchmal gut, dass wir keine Vision haben. And I think sometimes maybe it's good that we don't have visions. Weil dieses High, was man hätte. Because this the high that we get from it. Das würde einen Monat vielleicht dauern, zwei Monate. It would last one month, maybe two. Aber dann wär's weg. But then it would be gone. Und dann bist du auf Entzug. And then you're having withdrawals. Und es gibt Menschen, die haben das erlebt. And there are people who have experienced that. Und die haben darüber gesprochen, die haben gesagt, sie waren in einem state of bliss. In einem Rauschzustand. Some people say they've experienced it. They've been in a state of bliss. Und wie dieser Rauschzustand vorbei war, haben sie die ärgsten Depressionen gehabt, weil sie einfach das nicht mehr verspürt haben. When it was over, they had the worst depression because they couldn't feel it anymore. Und erinnern wir uns doch an den Paulus, der in den dritten Himmel hinauf entrückt wurde. Remember Paul, who was taken up to the third heaven. Der Sachen gesehen hat, die man mit menschlichen Worten nicht beschreiben kann. Who saw things that could not be spoken about in language. Was war nachher? What happened afterwards? Er bekam einen Stachel ins Fleisch, damit er sich nicht überheben möge. He got a thorn in the flesh so that he wouldn't get proud. Also lieber die sanfte innere Stimme hören. Rather hear the still small voice. Und das muss man ja auch einmal lernen, sie zu hören. And that we have to learn to hear. Und ich denke, dass es die Beziehung zu Gott, ja, and I think that the relationship to God, das ist ganz einfach so wie mit einer Freundschaft. It's just like a friendship. Wenn ich heute jemanden kennenlerne, when I get to know someone, dann dauert es einfach eine Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, takes time, 1, 2, 3 years. Bis ich sagen kann, das ist mein bester Freund. Before I can say, this is my best friend. Und genauso geschieht es auch in irgendwo in der Beziehung mit Gott. And this happens with our relationship with God. Und von ihm zu hören. And to hear from him. Das kann eine Zeit dauern, ja. It can take time. Also ich hab lange nicht von Gott gehört. I didn't hear from him for a long time. Aber Gott sei Dank gibt's ja genug, was man lesen kann. But he gives us enough to read. Und das ist genauso wahr. And it's just as true. Und genauso genauso energetisierend. And just as energizing. Was kann uns noch daran hindern, also dass das Wort in uns wirkt? And what can hinder us from not experiencing the word? Im Psalm 1 steht, in Psalm 1 it says, wer über das Wort Gottes meditiert bei Tag und Nacht, who meditates on the word day and night, der wird so sein wie ein Baum, der bei den Flüssen gepflanzt ist. He will be like a tree planted by waters. Und jetzt denkt man sich, wie soll ich Tag und Nacht über das Wort meditieren? Wie soll ich das machen? How can I think of the word day and night? Kleiner Tipp. Here's a little tip. Der Teil im Gehirn, ja, the part of your brain, der sich über die täglichen Sorgen, über die täglichen Sorgen des Lebens Gedanken macht. The part of your brain that worries about everyday things. Also der Teil, der darüber nachdenkt, um Gottes Willen, jetzt ist die Milch schon wieder teuer geworden. Milch? Milch? Ja. The part of your brain that says, oh my God, the milk got more expensive. Und ich kriege aber trotzdem nicht mehr Geld. But I still don't earn more. Der Teil in unserem Gehirn, der drüber nachdenkt, warum ist meine Ehe so komisch? And the part of your brain that worries and says, why is my marriage so strange? Meine ist super, by the way, aber ich weiß einfach. Mine is really great, by the way. Der Teil, der sich einfach sorgt, ja. The part that worries ist genau derselbe Teil des Gehirns, mit dem wir auch meditieren. It is the same part of the brain that we can meditate the Word of God. Und wir müssen uns entscheiden. And we have to decide. Denke ich darüber nach, dass alles teurer wird und mir Sorgen macht? Do I think that everything's getting more expensive and worry? Oder denke ich darüber nach, der Herr ist mein Hirte, es wird mir an nichts mangeln? Or do I think, the Lord is my shepherd, I shall not lack a thing? Meditation, ich habe einen Prediger, also ein Buch gelesen. I read a book on meditation. Der schrieb, er hat 5 Jahre in der Bergpredigt verbracht. He said that he spent 5 years only on the Sermon on the Mount. Da kann man in 10 Minuten durchlesen. You can read this in 10 minutes. Der hat die 5 Jahre lang durchgekaut. He chewed on it for 5 years. Und meinte, das Ergebnis war überwältigend. And he said the results were overwhelming. Ja, dazu möchte ich uns einfach ermutigen. And so I just want to encourage us. Da gibt es Schätze drinnen zu finden, von denen wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben. There are treasures in there that we have no idea about. Ein letztes. Wir sprachen darüber, dass dieser Mann in dieser Geschichte. We talked about this man in the story. Also er hat einen Verlust erlitten. He suffered a loss. Weil er eine Sache, von der er wusste, dass er sie tun sollte, aufgeschoben hat. Because he postponed something that he knew he should do. Und im Jakobusbrief, and in James, Kapitel 4, Chapter 4, 17, steht Folgendes. It says, denkt daran. Think about it. Wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not to do it. Und konditioniert wie wir sind, and because we're so conditioned, denken wir einmal das Folgende. We think about this. Wenn ich weiß, wie ich jemandem Gutes tun könnte und tue es nicht, dann ist das Sünde. If I know to do something good for someone and I don't do it, then it's sin. Es steht in der Bibel aber geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. It says in the Bible that you should love your neighbor as yourself. Und darum denke ich, kann man diesen Vers auch so interpretieren. So I think you can interpret this verse like this. Wenn du weißt, wie du dir Gutes tun könntest und du tust es nicht, dann ist es Sünde. If you know how to do something good for yourself and you don't do it, it's sin. Da habe ich in dem Buch gelesen. Das war ein Prediger. And there was a preacher. Und der hatte ein schlechtes Gewissen, wenn er spazieren gegangen ist. He always had a bad conscience when he went for a walk. Und also er meinte, das ist Zeitverschwendung. Er sollte doch lieber in der Bibel lesen. Er sollte doch lieber beten. He thought it was a waste of time. He thought he should rather read the Bible or pray. Und eines Tages, er ist natürlich trotzdem spazieren gegangen. But he still kept going for walks. Und dann schreibt er, eines Tages, während ich spazieren ging, fühlte ich auf einmal die Gegenwart Gottes. One day as I was walking, I sensed the presence of God. Und er sagte, was, Gott, du hier? And I said, God, you here? Und der liebe Gott hat zu ihm gesagt, and God said to him, ja, also in Anspielung auf Adam und Eva im Garten. Concerning Adam and Eve in the garden. Das Treffen der beiden mit Gott am jeden Abend. The both of them met with God in the cool of the day. Hat er gesagt, ja, ich gehe noch immer in meiner Schöpfung spazieren. And God says, I still walk, take a walk in my creation. Mit einem Wort, es sind nicht immer die super spirituellen Dinge, an denen die uns Gott schenken will oder an denen er Freude hat. It's not always the spiritual activities that we do that God wants to bless us with. Sondern ich denke, dass sich Gott auch in den total normalen alltäglichen Dingen uns schenken möchte. God wants to bless us in the daily routines of life. Und ich habe das jetzt so bemerkt, also es ist seit langer Zeit, dass ich mir mal 2,5 Wochen Urlaub genommen habe, sonst bin ich immer nur 1 Woche gefahren oder so. And it's been a long time since we went on vacation for 2.5 weeks. Usually I go for a week. Und das hat mich letzten Endes eigentlich erst fähig gemacht, so man tiefer als sonst in die Bibel reinzukommen, ja. And it really made it possible for me to really get into the Word deeper than before. Jetzt können wir natürlich nicht unser ganzes Leben auf Urlaub gehen, damit wir die Bibel lesen, ja. Of course we can't go on vacation to read the Bible. Und darum denke ich, wir müssen uns eine Zeit am Tag erkämpfen. That means that we need to carve out a time for ourselves every day. Erstens einmal ruhig werden können. Where we can become quiet. Wo wir ruhig werden können und dann lesen können. And then begin to read. Es wird nicht jeden Tag funktionieren. It might not happen every day. Aber probieren wir es einfach. But let's try it. Okay. Amen. Amen. Vielleicht ist jetzt jemand hier. Maybe there's someone here. Und der das ewige Leben und die Vergebung der Sünden noch nie angenommen hat. That has never received eternal life or the forgiveness of sins. Die Quintessenz dieses Buches. The essence of this book ist meiner Meinung nach, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Is that Jesus Christ died for our guilt? Und wenn wir das annehmen, and when we receive it, dann schenkt uns Gott das ewige Leben. Then God gives us as a gift eternal life. Wir können das ewige Leben nicht verdienen. We can never earn eternal life. Das ewige Leben ist ein Geschenk. It is a gift. Und falls du heute hier bist und du hast dieses Geschenk noch nie genommen. And if you are here tonight and you've never received this gift. Und du möchtest das aber nehmen. And you would like to. Dann möchte ich dir jetzt einfach die Gelegenheit dazu geben. Then I'd like to give you the opportunity. Es ist ganz einfach, es ist ein Gebet. It's very simple, it's a prayer. Und wenn du dieses Geschenk jetzt nehmen möchtest, dann bete einfach im Herzen mit. Then just pray with me if you want to receive this gift. Sag einfach, Gott im Himmel, just say, God in heaven, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. I know that I'm a sinner. Aber ich möchte in Zukunft darauf vertrauen, dass Jesus für meine Sünden und für meine Schuld gestorben ist. But I want to trust that Jesus died for my sins, my guilt. Ich möchte dir dafür danken. And I want to thank you for that. Und darum kann ich in Zukunft jetzt Vater zu dir sagen, Gott. And that's why I can say to you in the future, Father. Ich bin jetzt dein Kind geworden. Ich danke dir dafür. I become a child of God and I thank you for that. Und bitte mach du mich so, wie du mich haben möchtest. And please make me into the person you want me to be. Im Namen Jesu, Amen. In Jesus' name, Amen. Amen. Vater, in deinem Wort steht, dass die Gemeinde den Mächten im Himmel zeigt, wie weise du bist. In your word it says that your church shows the powers and principalities in heaven how wise you are. Wir sind hier, um diesen Gewalten deine Weisheit zu zeigen. We are here to show the powers and principalities how wise you are. Und Vater, das möchten wir. And Father, we want to do this. Mit ganzem Herzen. With all our hearts. Und wir bitten dich, rüste uns aus dafür. We pray, Lord, that you would equip us for this. Wir danken dir für so vieles, was du uns schon gegeben hast. We thank you for so much that you have given. Aber selbst der erfahrene Apostel Paulus, but even the experienced Apostle Paul, hat gebeten, prayed, ich vergesse alles, was hinter mir liegt, I forget all that lies behind me, um Jesus kennenzulernen, to get to know Jesus. Und lieber Herr, wir wollen dich jeden Tag mehr und mehr kennenlernen. And dear Lord, we want to get to know you more and more each day. Und wir bitten dich, dass von uns Ströme lebendigen Wassers fließen mögen. And we pray that streams of living water would flow from us. Vater, wir bitten dich, dass du Menschen zu dir ziehst. Father, we ask that you would draw men to yourself. Wir bitten dich, dass wir ein Leib sein mögen. We want to be one body. Dass wir durch das Band des Friedens und der Liebe vereint sein mögen. And that we are one through the bond of love and peace. Wir bitten dich, fülle uns wieder und wieder mit deinem Geist. Fill us over and over with your spirit. Im Namen Jesu bitten wir dich das. Amen. We pray in Jesus' name. Amen.